Der alte Mann tappte hinein in die kleine Stadt. Vor einer Auslage blieb er plötzlich stehen. Allerhand Dinge touristischen Gebrauchs, Hemden und Netze, Blusen und Angelzeug, Krawatten, Bücher, Backwerk bauten sich dort aus zufälligem Beieinander zu künstlichen Pyramiden und farbigen Etageren. Aber sein Blick starrte nur auf ein einziges Ding, das verachtet zwischen dem eleganten Gerümpel lag. Ein Knotenstock, dick und klobig, mit eiserner Bergspitze gehärtet, schwer in der Hand und furchtbar wohl niederfallend im Schlag. Niederschlagen, niederschlagen den Hund. Der Gedanke versetzte ihn in einen wirren, fast wollüstigen Taumel. Es stieß ihn hinein in die Krämerei, wo er jenen knolligen Kolben gegen geringes Entgelt erstand. Und kaum das schwere, wuchtig gefährliche Ding in der Faust, fühlte er sich stärker. Immer macht ja eine Waffe den körperlich Schwachen mehr seiner gewiss. Er spürte, wie vom Griff her die Muskeln vehementer sich spannten. »Niederschlagen, niederschlagen den Hund«, murmelte er zu sich selbst. Und unbewusst ward sein schwer stolpernder Schritt fester, aufrechter, geschwinder. Er ging, ja er lief den Strandweg auf und ab, schweißatmend schon, aber mehr dank der durchgebrochenen Leidenschaft als des beschleunigten Ganges. Denn immer hitziger krampfte sich die Hand an den wuchtigen Griff. Mit seiner Waffe trat er in die bläuliche Schattenkühle der Halle, sofort gereizten Blicks den unsichtbaren Gegner suchend. Und wirklich, in der Ecke auf den weichen Strohkörben saßen sie alle beisammen, Whisky und Soda aus dünnen Strohröhren saugend, heiter gesprächig, in faulenzerischer Geselligkeit. Seine Frau, seine Tochter und die unvermeidlichen drei. »Welcher ist es? Welcher ist es?« dachte er dumpf, die Faust um den schweren Knoten gepresst. »Wem von ihnen den Schädel zerschlagen? Wem? Wem?« Aber schon sprang sein unruhiges Suchen missverstehend Erna auf und ihm entgegen. »Da bist du, Papachen. Wir haben dich überall gesucht. Denk dir, Herr von Medwitz nimmt uns mit in seinem Fiat. Wir fahren bis nach Desenzano, den ganzen See entlang.« Dabei drängte sie ihn zärtlich dem Tische zu, als ob er sich für die Einladung noch bedanken sollte. Die Herren waren höflich aufgestanden und boten ihm die Hand. Der alte Mann zitterte. Aber an seinem Arme lag weich und betäubend dies Beschwichtende ihrer warmen Gegenwart. In einer Ohnmacht des Willens nahm er eine nach der anderen die dargebotenen Hände, setzte sich stumm, holte eine Zigarre heraus und kaute den Zorn seiner verbissenen Zähne in die weiche Masse. Über ihn hinweg flatterte das abgerissene Gespräch, französisch geführt, von übermütigem Lachen mehrstimmig überflogen. Der alte Mann saß stumm geduckt und biss an seiner Zigarre, dass der Saft ihm braun in die Zähne rann. »Recht haben Sie, recht haben Sie«, dachte er. »Anspucken soll man mich. Jetzt habe ich ihm noch die Hand gereicht. Allen dreien. Aber ich weiß doch, dass einer von ihnen der Schurke ist. Ruhig sitze ich am selben Tisch mit ihm. Ich schlage ihn nicht nieder, nein. Ich schlage ihn nicht nieder. Ich reiche ihm höflich die Hand. Recht haben Sie, ganz recht, wenn Sie über mich lachen. Und wie sie über mich hinwegreden, als ob ich gar nicht da wäre, als ob ich schon unter der Erde läge. Und dabei wissen sie doch, beide, Erna und ihre Mutter, dass ich kein Wort Französisch verstehe. Beide wissen sie's, beide, aber keiner fragt mich irgendetwas nur zum Schein, nur damit ich nicht so lächerlich dasitze, so entsetzlich lächerlich. Luft bin ich für sie, Luft, ein unangenehmes Anhängsel, etwas Lästiges, Störendes, etwas, dessen man sich schämt und das man nur nicht wegtut, weil es Geld verdient. Geld, Geld, dieses dreckige, erbärmliche Geld, mit dem ich sie verdorben habe, dieses Geld, auf dem der Fluch Gottes liegt. Kein Wort reden Sie zu mir, meine Frau, mein eigenes Kind, nur für diese Lungerer, für diese glatten, geputzten Laffen haben Sie Blicke, wie Sie ihnen zulachen, aufgekitzelt, als wären Sie ihnen mit der Hand ans Fleisch gefahren. Und ich? Ich dulde das alles. Ich sitze da, höre zu, wie sie lachen und verstehe nichts. Und sitze doch da, statt aufzuschlagen mit der Faust, statt mit dem Stock auf sie zu dreschen und sie auseinanderzutreiben, ehe sie sich zu paaren beginnen vor meinen eigenen Augen. Ich erlaube das alles. Ich sitze da, stumm, dumm, feig. Feig. Feig.